Kommission. Tag 5 der Hochwasserkatastrophe in Sachsen brachte für die Landeshauptstadt Dresden weitere hochrangige Besucher, die sich ein Bild von der Lage machen wollten und dabei, wenn sie dann wollten, einen weiteren Anstieg des Elbepegels erleben konnten. Mit welchen Auswirkungen, Axel Köhn in Dresden? Ja, im Moment ist der Elbepegel bei 9,23 Meter. Die Experten sagen voraus für die Nacht einen Anstieg auf 9,60 Meter. Und morgen gegen 9 Uhr soll sich hier so eine Art Scheitel herausbilden. Und ab 9 Uhr soll es dann langsam wieder sinken. In der Stadt Dresden werden weiter Sandsäcke gestapelt. Es werden Deiche gebaut, so behelfsmäßige Deiche. Die Stadtteile werden weiter überflutet. Es sind heute noch 2 weitere dazugekommen. Und wenn es auf 9,60 Meter hochgeht, werden noch mehr dazukommen wahrscheinlich. 2 weitere Bezirke dazugekommen, mussten die auch geräumt werden, wie andere Stadtteile vorher? Die mussten geräumt werden, allerdings steigt ja hier das Wasser an der Elbe langsam. Es ist keine reißende Flut. Das Wasser kommt langsam in die Keller und dann weiter hoch ins Erdgeschoss. Die Leute durften in den Häusern bleiben. Es wurden die Pflegefälle wurden in Krankenhäuser gebracht oder auf den Flughafen und dann eventuell auch ausgeflogen. Und die meisten Leute helfen auch in den Gebieten noch Sandsäcke zu stapeln und Türen abzudichten und so weiter. Stichwort Krankenhäuser. Es hieß zuletzt, es seien nur noch 2 im Betrieb. Sind die jetzt auch gefährdet? Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viele noch in Betrieb sind. Es hieß heute Morgen, dass weitere geräumt werden sollen. Die sind auch geräumt worden. Ich kann Ihnen allerdings die Zahl 2 nicht genau bestätigen. Die geräumten Krankenhäuser mussten ihre Patienten abgeben. Sie sind auf den Flughafen gebracht worden, entweder weggeflogen worden oder in dem Flughafengebäude selbst. Es gibt da einen alten Terminal in einem Notlazarett untergekommen. Funktioniert denn überhaupt das alltägliche normale Leben noch in der Landeshauptstadt? Ja, das ist ja im Moment überhaupt das Fatale hier an der Situation. Auf der einen Elbseite oder zumindest in den Stadtteilen, wo noch kein Wasser ist, sitzen die Leute in Cafés, sitzen in Kneipen. Das normale Leben scheint fortzudauern, fortzugehen. Und auf der anderen Seite, auf der Altstadtseite, hat man zum Beispiel den Zwinger und die Semperoper aufgegeben, hat gesagt, es macht keinen Sinn mehr auszupumpen. Und da ist die Situation natürlich total verkehrt. Wie hoch steht da bei diesen barocken Gebäuden das Wasser? Wir waren vorhin kurz drüben, also an der Semperoper ist es das Wasser ran. Das heißt, wenn das Wasser weiter steigt, wird es das Erdgeschoss erreichen. Der Keller ist sowieso überspült, geflutet und am Zwinger genau das Gleiche. Der steht ja direkt daneben. Ich habe eingangs die Zahl von über 600 Millionen Euro, so das Wirtschaftsministerium als erste Schätzung allein für die Schäden zur Behebung der Straßenschäden genannt. Hat man schon weitere Zahlen für einen allgemeinen Überblick genannt? Zahlen werden im Moment ganz vorsichtig nur genannt, weil die Schäden sind erst sichtbar, wenn das Wasser überall zurückgegangen ist. Im Moment kann man deshalb keine detaillierten Angaben machen. Es ist nur so, dass heute Hartmut Medorn von der Bahn hier war, gesagt hat, dass das Schienennetz in Sachsen weitgehend zerstört ist. Im Moment ist nur die Strecke von Dresden-Neustadt nach Leipzig in Betrieb. Alle anderen Hauptstrecken von Leipzig nach Chemnitz und von Chemnitz nach Dresden sind teilweise oder auch ganz zerstört. Und man wird ungefähr 1,5 Jahre warten müssen, bis in allen Tälern, auch in Sachsen, wo die Eisenbahnlinien ja meistens lang gehen, auch wieder Züge fahren. Herr Köhn, wenn wir einen Blick über die Stadtgrenzen hinaus werfen, die Höchststände kommen von Süden, es hieß Strom auf, müsste man auch Evakuierungen im großen Stil vornehmen, an eine riesige Zeltstadt war gedacht worden. Ist das alles so eingetreten? Es ist nicht so eingetreten wie erwartet. Gestern Abend ging man noch davon aus, dass in Pirna eine Zeltstadt auf dem Hügel, auf dem Sonnenstein, das ist ein kleiner Stadtteil von Pirna, oben auf dem Elbhang drauf, eine Zeltstadt für 30.000 Menschen errichtet werden sollte. Diese Zahl wurde heute drastisch zurückgefahren. Bis jetzt hat man 2.000 Menschen in Pirna zusätzlich evakuieren müssen. Diese sind aber nicht in die Zeltstadt gebracht worden, weil die Zeltstadt im Moment noch gar nicht steht und man weiß auch nicht so genau, ob die Zeltstadt überhaupt gebaut werden muss, weil sehr viel Nachbarschaftshilfe hier geleistet wird und die Leute größtenteils auch bei Verwandten und Bekannten unterkommen können. Axel Köhn zur Situation in Dresden und darüber hinaus Sachsen allgemein. Nördlich der Landesgrenze in Sachsen-Anhalt ist die Lage in mehreren Gebieten ebenfalls weiter kritisch. Sandsäcke gegen die weiter steigenden Wasser im Tagebaugebiet Geutsche, um die tiefer gelegene Stadt Bitterfeld zu schützen. Akut gefährdet auch Bezirke der Landeshauptstadt Magdeburg, von wo aus unsere Landeskorrespondentin Verena Kemner folgende Eindrücke übermittelt hat. Niemand blickt mehr hoch, wenn am Himmel Hubschrauber knattern und Sirenen heulen. In der Landeshauptstadt ist aus dem Katastrophenalarm längst eine Katastrophenstimmung geworden. In der Magdeburger Innenstadt ist dichter Verkehr. Es heißt, dass viele Menschen die Stadt bereits verlassen haben. Feuerwehrautos, Krankenwagen und Einsatzfahrzeuge von Bundeswehr und technischem Hilfswerk sind unterwegs. Auf den großen Elbbrücken flanieren Neugierige. Nur wenige Meter weiter liegen die Wohngebiete östlich der Elbe. Dort sind bereits Krankenhäuser evakuiert, die Bewohner packen. Erbstücke und wichtige Akten stehen längst auf dem Dachboden. Alles andere wird in Tüten und Kartons mit Autos und Möbelwagen abtransportiert. Das ist wirklich wahr, das ist alles ziemlich leergeräumt. Man sieht hier eben die Hilfsfahrzeuge fahren, ob das nun ein Kipper voll Sand ist oder die Feuerwehr oder das Rote Kreuz oder wer auch immer. Und wenn man nun, wie wir jetzt hier unmittelbar bei Freunden hilft, also es ist doch schon irgendwo ein bisschen... Ich bin zwar in der Elbe groß geworden, aber das habe ich eben auch noch nicht erlebt. Viele Geschäfte sind mit Brettern vernagelt, sogar Fenster sind zugemauert. An den Ufern eines Parks inmitten der Flusslandschaft hat das Wasser Büsche und Bäume geschluckt. Klaus Luckert zeigt aus seinem Wohnzimmerfenster, die Augen haben einen kurzen Weg. Da ist der Balkon, ein schmaler Fußweg, der Deich und dahinter nichts als braun verfärbtes, strudelndes Wasser. Da drüben sehen Sie zwei helle Schilder. Das rechte, kleinere, das ist bei den üblichen Frühjahrs- oder Winterhochwassern, naja, oben entweder ganz verschwunden im Wasser oder es war noch so ein kleines bisschen zu sehen. Also es ist gegenüber den üblichen Hochwasserständen ist noch ein bisschen Luft, aber das muss es natürlich auch, denn es kommt hier noch mehr Wasser. 20.000 Menschen müssen spätestens bis morgen Mittag ihre Wohnungen verlassen. Seit Stunden sind Mitarbeiter von technischem Hilfswerk und viele Freiwillige dabei, die östlich der Elbe gelegenen Deiche zu sichern. Trotz der Absperrungen klettern immer wieder Neugierige über den Rasen. Auf dem Deich sind armdicke Holzbalken befestigt, darüber spannt sich feste schwarze Plastikfolie. Tausende Sandbeutel verbreiten in der glühenden Sonne den Geruch von muffigen Jutesäcken. Hitze flimmert über der Deichkrone, nur wenige Zentimeter dahinter fließt die Elbe. Diese Anwohnerin hat schon gepackt, doch für einen letzten Blick in die reißenden Fluten klettert auch sie auf den Deich. Wieder auf der Straße ist ihr Gesicht bleich, die Stimme versagt, sie muss schlucken. Ja, wir müssen hier raus. Wir wohnen hier in dieser Straße, eine Etage, haben jetzt schon unseren Bekannten ein paar Sachen mitgegeben, ein paar Unterlagen, was man eben so wichtig braucht. Denn es ist mulmig, ja. Auf der anderen Seite der Elbe Richtung Innenstadt das gleiche Bild. Überall Sandberge und Mauern aus fertig geschichteten Säcken. Auch die Anwohner einer Hauptstraße, nur wenige hundert Meter vom Elbufer entfernt, rechnen mit dem Schlimmsten. Und aus diesem Grunde haben wir unser Archiv, da waren 240 laufende Meter Akten, die haben wir in den vierten Stock gebracht und gestern schon gesichert, damit die Mitarbeiter das nicht am Wochenende machen müssen. Und heute haben wir jetzt privat organisiert die Sandsäcke und dass wir unsere Lüftungsschächte hier schützen wollen. Soweit der Bericht aus Sachsen-Anhalt. In Brandenburg hat man vor 5 Jahren Erfahrungen mit dem Oder-Hochwasser gemacht. Jetzt noch keine allgemeine Krisenstimmung, aber einen Krisenstab hat die Landesregierung gebildet. Man befürchtet akute Gefährdungen über die bereits betroffene Gemeinde Mühlberg mit 5.000 Einwohnern hinaus. Zur aktuellen Situation nahmen am Nachmittag Ministerpräsident Platzek und Innenminister Schönbohm Stellung. Dazu Werner Zimmer. Die Deiche bei Mühlberg, dort also, wo die Elbe zuerst ins Brandenburger Land fließt, bieten bis zu einem Pegelstand von 9 Metern Schutz. Zurzeit liegt er noch darunter. Die Stadt ist weitestgehend evakuiert und Innenminister Jörg Schönbohm versichert, die Polizei werde alles tun, um das Eigentum der rund 5.000 Einwohner vor Plünderungen zu schützen. Wir schützen das Eigentum gegen äußere Schäden, gegen Diebstahl, gegen Einbruch. Und wenn die Eigentümer ihr eigenes Eigentum auch gegen Wasser schützen, dann ist es das Beste, das Klügste für sie, wenn sie es verlassen, um sich nicht selber zu gefährden, weil wir nicht genau vorhersagen können, wie sich das entwickelt. Denn viele Pegelstationen, die exakte Daten übermitteln könnten, die gibt es einfach nicht mehr. Besonders die Deiche werden beobachtet, denn ein Bruch der Wehranlage in Mühlberg würde zur Überschwemmung bis zur Bahnstrecke von Riesa nach Falkenberg führen. Aus diesem Grunde werden weitere Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster auf eine Evakuierung vorbereitet, kündigt Ministerpräsident Matthias Platzek an. Nicht nur Mühlberg ist gefährdet, sondern auch die Kreisstadt Herzberg. Es gilt der Gefahr zu begegnen, dass sich die Wasser der Elbe mit der Schwarzen Elster vereinigen und dann praktisch von hinten rum uns ein Problem in Herzberg, wo es schon nicht unproblematisch ist, weil wir kurz vor der Alarmstufe 4 dort schon allein von dem Wasseraufkommen der Schwarzen Elster stehen, dass das Wasser von hinten sich also mit der Schwarzen Elster vereinigt und dann uns in Herzberg richtig Probleme macht. Gewaltige Probleme kommen in den nächsten Tagen auf den Nordwesten Brandenburgs auf die Prignitz zu. Wahrscheinlich müssen rund 20.000 Menschen Haus und Hof verlassen. Schönbohm und Platzig erwarten den Höhepunkt der Flutwelle Mitte kommender Woche. Noch heute treffen 1.200 Bundeswehrsoldaten aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in der Prignitz ein, errichten ihr Feldlager bei Wittstock und uns helfen ein Deichstück an der Elbe von 13 Kilometer Länge, was noch nicht die Normhöhe hat, die wir für die anderen Deichstücke schon erreicht haben, aufzukarten und diesen halben Meter, der da fehlt, auf den 13 Kilometern zu erhöhen. Die dafür notwendigen Sandsäcke sind vorrätig. Man habe sogar welche in Holland gekauft, versichert Innenminister Schönbohm. Die Antwort darf nicht lauten auf die Frage, habt ihr nicht genug Sandsäcke? Wenn ich heute in der Zeitung lese, dass in Wittenberge die Bürger aufgefordert wurden, die Sandsäcke sich bei OBI zu beschaffen, wir sehen unsere Aufgabe darin, und darum zu kümmern, dass die Sandsäcke zur Verfügung gestellt werden, damit sie ihr Eigentum schützen können. Neben dem Schutz von Menschenleben, der prophylaktischen Sicherung von Betrieben und Verteilerstationen geht es auch um den vorbeugenden Umweltschutz. Noch einmal Regierungschef Platzek. Wir haben einen Hubschrauber neben den normalen Gewässergüteuntersuchungen, die seit heute angelaufen sind in größerer Dichte, einen Hubschrauber unterwegs, der ständig Wasserproben nimmt und die insbesondere auf Dioxine und Quecksilber untersucht. Platzek abschließend, es gebe im Land Brandenburg großen Anlass zur Sorge, es gebe aber keinerlei Anlass für panische Reaktionen. Und die Situation in dem Bereich der eben erwähnten Prignitz beobachtet der Kollege Norbert Wassmund. Der ist in Wittenberge im Norden des Landes. Genannt Herr Wassmund. Guten Abend. Was Mühlberg im Süden ja jetzt schon erlebt, steht den Menschen in Wittenberge wohl vor. Wir haben es eben auf der Pressekonferenz gehört. Läuft alles auf eine Evakuierung hinaus? Also zumindest wird alles dafür getan, im Fall des Falles gewappnet zu sein für eine Evakuierung. Man hat ja hier, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Mitte der Woche wird der Höchststand der Elbe hier erreicht in Wittenberge. Und dann weiß man immer noch nicht, ob die Elbe dann noch über den Deich kommt. Es ist ja immerhin hier so, dass die Landschaft sehr weitflächig ist. Man hat die Natur hier belassen. Das heißt, das Wasser hat großen Auslauf. Also man hofft hier im Krisenstab, dass das Wasser zwar steigt, aber möglicherweise die Stadt Wittenberge, die tiefer liegt als die Deiche, noch nicht überflutet und die umliegenden Gemeinden. Aber es wird alles getan. Schon heute sind 500 Bundeswehrsoldaten nach der Ankündigung von Ministerpräsident Platzek gestern hier zugange, um die Deichabschnitte nicht nur auszubessern, sondern auch aufzustocken. Und insofern am Wochenende werden 2000 professionelle Helfer hier sein. Man kann sich also vorbereiten, man kann überprüfen, man kann die Deiche verstärken und die Leute sind auch schon dabei, hier die Häuser mit kleinen Mäuerchen zu versehen, damit, wenn das Wasser dann Mitte der Woche kommen sollte, über den Deich schwappen sollte, auch alles in Sicherheit gebracht ist. Es wurde eben von Innenminister Schönbohm erwähnt, er habe davon gelesen, dass es in Wittenberge an Sandsäcken mangelte. Ist das so oder gibt es genug Vorrat? Also ich habe hier schon an vielen Stellen gesehen, dass die Menschen Sandsäcke gefüllt haben. Der Krisenstab heute Nachmittag in der Kreisstadt Perleberg hat auch darauf hingewiesen, es müssten ja nicht immer die Sandsäcke sein, die man irgendwo kaufen kann. Man könnte ja auch Plastiktüten und Bettzeug nehmen, das in den Schränken liegt und die mit Sand füllen. Also so dramatisch ist die Lage keineswegs. Wie viele Menschen wären betroffen, wenn es zum Schlimmsten kommt? Also wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, dann wären hier zwischen 20.000 und 22.000 Menschen in Wittenberge und in der Region, das sind etwa 46 Orte, die davon betroffen wären, betroffen. Und nochmal die gleiche Anzahl von Vieh, das darf man nicht unterschätzen, das ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Gegend hier. Viele Kühe, Schafe weiden auch vor den Deichen, also nicht nur hinten im Hinterland, sondern eben auch zwischen der Elbe und den Deichen. Die müssten alle in Sicherheit gebracht werden und man müsste Unterstände und Melkvorrichtungen beschaffen. Das ist hier ein sehr, sehr großes Problem. Eindrücke aus Wittenberge von Norbert Wassmund. Danke. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Solidarische Hilfe aus verschiedenen Bundesländern. Der Bund, auch andere Länder haben finanzielle Zusagen gemacht. Auch die EU-Kommission. Und wenn Sie sich an einer der Spendenaktionen beteiligen wollen, die Bankverbindungen der diversen Hilfsorganisationen finden Sie auch bei uns im Internet unter www.dradio.de. So viel an dieser Stelle zum Thema Hochwasserkatastrophe. Nach über 5 Monaten mit großen Ankündigungen und von Seiten der Bundesregierung natürlich auch entsprechenden Erwartungen als Impetus für Wahlkampf und Erfolgsaussichten, mit Einzelveröffentlichungen, Änderungen und kritikbedingten Abschwächungen liegt er seit heute offiziell vor. Der Bericht der Hartz-Kommission, dessen Umsetzung auf dem Arbeitsmarkt, besonders bei der Vermittlung von Erwerbslosen, vieles ändern und zum Besseren wenden soll. Und umgesetzt werden soll er als Ganzes, ohne Abstriche und so schnell wie möglich. Das hat Gerhard Schröder ja schon im Vorfeld mehrfach betont, auch wenn das schon wegen der notwendigen parlamentarischen Verfahren nur in wenigen Punkten überhaupt möglich ist. Am Vormittag wurde der Bericht dem Kanzler übergeben, am Nachmittag vor geladenen Gästen im französischen Dom zu Berlin erläutert. Neben Inhalt, Halbierung der Arbeitslosenzahl in 3 Jahren als Ziel, zählt halt auch die Verpackung. Mehr zu Bericht, Vorstellung und Reaktionen von Axel Brauer. Wirkliche Überraschungen bietet der offizielle Kommissionsbericht nicht. Es bleibt bei den 13 Innovationsfeldern. So sollen die Arbeitsämter zu Jobcentern ausgebaut werden. Die greifen dann schon am Tag der Kündigung ein. Für diese Quickvermittlung müssen sich die Gekündigten sofort beim Jobcenter melden, wie Harz erläuterte. Wer nicht mitmacht, der muss das natürlich dann auch zu verantworten haben. Und da haben wir eine pauschalierte Reduzierung des Arbeitslosengeldes 50 Euro, 35 Euro und 10 Euro pro Tag vorgesehen. Vor allem Kinderlose müssen sich bundesweit vermitteln lassen. Die Jobcenter organisieren über Personalserviceagenturen Leiharbeit für Arbeitslose, die dafür mit Tarifvertrag angestellt werden. Minijobs bis zu 500 Euro in privaten Haushalten sollen Schwarzarbeit bekämpfen. Arbeitslose können Ich-AGs gründen und sich so selbstständig machen. Dafür gibt es Geld vom Jobcenter und Steuersubventionen, sofern der Verdienst 25.000 Euro jährlich nicht überschreitet. Mit einer Anleihe in 2-stelliger Milliardenhöhe, dem sogenannten Jobfloater, sollen die Beschäftigung Arbeitsloser gefördert und die Wirtschaft angekurbelt werden. Noch einmal Harz. Das Ziel haben wir also definiert, 2 Millionen Arbeitslose weniger in 3 Jahren. Und wenn uns das nicht gelingt, zum 30.06.2005 ein Review, um dann zu sagen, das und das hat geklappt und das hat nicht geklappt. DGB und Koalitionsparteien begrüßten die Vorschläge uneingeschränkt. Kanzler Schröder sicherte die schnelle Umsetzung zu und rief dabei zur Gemeinsamkeit auf. Nicht zerreden, nicht diskutieren, was vielleicht nicht gehen könnte, wie das bei uns leider gelegentlich üblich ist, sondern diskutieren, wie man es gehend machen kann. Ich verspreche mir von der Arbeit der Kommission auch einen neuen Geist in der gesellschaftlichen Debatte dieses Problems, einen neuen Geist, der zusammenführt, der anstiftet zu mehr Gemeinsinn in dieser Frage. Dagegen bemängelten CDU, CSU, FDP und Wirtschaftsverbände, dass Vorschläge zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Belebung der Konjunktur als zentrale Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit völlig fehlten. CDU-Chefin Angela Merkel. Dazu gehören Steuerreformen, dazu gehört eine Reform der sozialen Sicherungssysteme. All dies sind Punkte, die die Hartz-Kommission nicht angesprochen hat. Und deshalb handelt es sich hier nicht um einen großen Wurf, sondern bestenfalls um ein kompliziert geschnürtes Päckchen, aber niemals um die eigentliche Lösung der Frage, wie entstehen mehr Arbeitsplätze. Deshalb bin ich auch ausgesprochen skeptisch, was die Zielsetzung der Senkung der Arbeitslosigkeit anbelangt. Zudem sei der Kommissionsbericht eine Blamage für die bisherige rot-grüne Politik. Aus meiner Sicht kann dieses Dokument des Versagens nur jetzt zeigen, dass Schröder zu letztem Aktionismus greift. Entsprechend äußerte sich auch FDP-Chef Guido Westerwelle, der fast alle Maßnahmen als unbrauchbar abqualifizierte und zu dem Schluss kam. Diese Hartz-Kommission hat im Sommer mutig begonnen. Sie ist als Tiger gesprungen, jetzt als Bettvorleger vor dem Kanzler der ruhigen Hand gelandet. Die Opposition sagte allerdings zu, im Fall eines Wahlsieges einige brauchbare Vorschläge der Kommission aufzugreifen. Ganz anders wollen die Gewerkschaften verfahren. DGB-Chef Michael Sommer. Wir werden keine Rosinenpickerei betreiben. Wir werden nicht rummäkeln. Und wir werden den Umsetzungsprozess der Hartz-Vorschläge aktiv begleiten. Die herbe Kritik der Opposition erklärte Sommer mit Wahlkampfgetöse. Er glaube deshalb, dass unabhängig vom Wahlausgang die Vorschläge der Hartz-Kommission umgesetzt werden müssen und wohl wahrscheinlich auch umgesetzt werden, denn sie bieten große Chancen.